kann nicht leer wie so oft. Umsonst gefroren und gehofft, die halbe Nacht. Jemand belügt uns, jemand betrügt uns, jemand hält uns für dumm. Wir müssen hungern, andere Lungen in den Palästen rum. Wollt ihr wissen, wer die Milch euch nimmt? Sache. Die ganze Milch ist nur für sie bestimmt. Für eure Kaiserin, sie braucht sie für ihr Bad.